Gleich hier werden wir eine der allerwichtigsten Reformen angliedern, die nach dem Grundsatze, was in der Welt nach der Idee alles für einen, einer für alle aufgebaut ist, das muss dem Staate gehören, sich geradezu von selbst versteht. Wo aber findet sich ein pekuniäres Verfahren, das unter diese Formel gehörte, deutlicher als in allem Versicherungswesen, wo jeder Einzelne an eine Zentralkasse einzahlt, um für den Fall eines Unfalles aus dieser Zentrale eine höhere Summe als Ersatz für verloren gegangenes und vernichtetes zu erhalten? So sehen wir denn, dass es gegen den Sinn und Geist arischer Wirtschaft gröblichst verstößt, wenn aus derartiger Anlage ein Einzelner, ein spekulierender Geldmann, Profit zieht und dass demnach das greuliche Versicherungsunwesen ein für allemal ein Ende finden wird und muss, indem eben der Staat sich dies Versicherungswesen als absolutes Monopol reserviert. So wird denn die Staatsbank einfach sämtliche Versicherungen in eigenem Betrieb übernehmen und aus den obligatorisch gewordenen Einzahlungen den größten Vorteil ziehen, das Volk hinwiederum durch die vereinfachten und ehrlich gehandhabten Auszahlungen im Falle des stattgehabten Schadens völlig Ersatz erhalten, was bekanntlich bei den meisten Versicherungsgesellschaften nicht der Fall ist, da die Profitgier dieser privaten Unternehmungen alle möglichen Fallen stellt, die die Auszahlungen beschränken und unehrlich verkürzen. Abermals wird das Volk mit inniger Freude sich dieser sehr erwünschten Zwangsversicherung bedienen, mit dem frohen Gefühle, dass all das zusammenströmende Geld nicht wie bisher zur Mästung von Parasiten und Schwindlern, sondern zur Füllung der kaum mehr steuerbedürftigen Staatskassen dient. Wer hier nicht sieht, dass wir die einzig richtigen, weil dem Allgemeinwohl dienenden Wege weisen, der ist nicht arisch eingestellt und will eben eine dementsprechende Ordnung der Dinge gar nicht haben. Unsere Staatsbank bildet gleichsam das Herz der Wirtschaft, in dem das ihr entliehene Geld wie das Arterienblut hinausströmt, während das ihr in Hypotheken und Beteiligungen an mechanisierten Unternehmungen zuströmende wie das Venenblut wieder an den Sitz des Lebens zurückflutet. Dass dieses Geld nur mehr in Form von wahrem und wirklichem Staats-, das heißt einzig und alleine dem Staat gehörenden Papiergeld bestehen wird, ist durch das bisher Dargelegte wohl hinlänglich klar geworden. Kein Krebsgeschwür eines Privatgeldinstitutes wird fürder am Volkskörper zehren, der nach solch grundlegender Neuordnung sich mit einer Raschheit erholen wird, über die selbst die heute schon Gläubigsten staunen würden. Aber diese Erlösung wird und muss kommen, wenn anders fassender Geist überhaupt noch leben und gedeihen soll. Die Tapferkeit, wie sie im körperlichen Kampfe so lange Vorrecht der arischen Menschheit gewesen ist, sie wird endlich sich ins Bereich der Geisteskämpfe erheben müssen und mit unbeirrbarer und durch keine Vergewaltigung des erlahmenden Geistes zu verstörender Denkkraft und Klarheit wird eben der Arier seine Geistestapferkeit zu bewähren haben, seine Zivilcourage, die leider bisher gerade beim Deutschen so kläglich versagte, was dem Allesbeweger seine größten Vergewaltigungstriumphe bereitete. Erst wenn das deutsche Volk einsehen lernen wird, dass nur solche von nun an seine Führer sein können, die, was sie als Recht erkannt haben, sich durch keine Macht der Erde ausreden und entwinden lassen, dann wird es seine Mission als Befreier sämtlicher arischen Völker vom jüdischen Weltjoche zu leisten vermögen. Tapferkeit im körperlichen Kampfe aber, wie sie so gerne bei den zu Vergewaltigenden von Zion gesehen wird, führt heute unweigerlich dazu, dass sich alle arischen Völker ad majorem Judaea gloriam gegenseitig vernichten. Tapferkeit des Geistes aber, wie sie zur Wirtschaftsreform vor allem nötig sein wird, führt dazu, dass sich die arischen Staaten zu gemeinsamen Wiederaufbau ihrer mechanisierten und zerstörten Wirtschaft zusammenfinden. Der Hass des Judentums gegen die arischen Völker hat sie ewig gegeneinander gehetzt und geschwächt. Die Liebe zum Ariatum wird sie zu gemeinsamen, neu aufbauenden Beraten und Gestalten zusammenführen. Waren bisher alle Völkerbünde, Friedensgesellschaften und pazifistischen Vereinbarungen Schwindel zur Aufrichtung der jüdischen Weltherrschaft, so wird die allen arischen Staaten gemeinsame Not und Verelendung zum gemeinsamen Planen und Tun die sinnlos Verhetzten zusammenführen. Wenn zwei dasselbe tun, so ist es nicht dasselbe. Wenn die heutigen Völker Versöhnungsschwätzer tagen, so verbergen die Drahtzieher die wahren Ziele solches Geschehens, wenn die bewusst gewordenen arischen Staaten und deren arisch gerichtete Vertreter zusammentreffen werden, dann erst wird Frieden herrschen können, dieweil die klar umrissenen arischen Staatspyramiden, die ja auf Erden eine neben der anderen prächtig Platz haben, eine völlig bewusste Organisation ihrer wechselseitigen Beziehungen herstellen werden, die beweisen wird, dass alle arischen Staatsgebilde ohne einander zu zerstören oder zu befehden, herrlich gedeihen können, wenn das Element der geistigen Beweglichkeit aller Art durch eine wohlkontrollierte Mechanisierung unschädlich gemacht sein wird. Dass freilich das letzte Ideal der Abschaffung des Zinses überhaupt sehr wohl in der Folge der Neuordnung erreicht werden kann, wollen wir nur andeuten. Das theoretische Unrecht alles Zinses ist ja in dem Augenblicke als behoben zu betrachten, wo es der Allgemeinheit in Form der Staatsbank zugutekommt. Dass aber doch am Ende es sehr gut möglich wäre, dass die Schuld, die der Private an den Staat durch Geldleihe hat, erloschen ist, wenn das in jährlichen Prozenten rückgezahlte plus dem Zuschuss als Leihgebühr am Ende des Jahres abgezahlt ist, ist sehr wohl möglich. Nur wird unser neuer Staatshaushalt ungeheure Anforderungen zu erfüllen haben. Sollte es sich dann aber in der Praxis zeigen, dass das in Form des Zinses in die Herzkammern des wirtschaftlichen Organismus rückflutende genügt zu allen Transaktionen, dann wird der ewige Zins selbst der Staatsbank gegenüber aufhören dürfen. Ebenso aber kann die Zeit kommen, wo der Rentner nach Ablauf der für die Rückzahlung seines dem Staate geliehenen Geldes in Betracht kommenden Zeit als völlig befriedigt betrachtet werden könnte. Wenn aber einer für sein Vermögen etwa 40 Jahre hindurch seine 3% erhielt, die ja dann zumeist seinen Erben auch zugute kamen, warum sollte nicht dann dies Rentnerkapital als völlig ausgezahlt und demnach erloschen der Einsten betrachtet werden? Hat es doch dann seine Mission, dem, der Vermögen erarbeitete, einen behaglichen Lebensabend sowie seinen Erben Erleichterung des wirtschaftlichen Aufstieges zu bieten erfüllt und kann demnach als gelöscht und erledigt betrachtet werden. Dann aber wäre nur mehr produktives Kapital dauernd vererbbar, wie Landbesitz und ererbter Fruchtgenuss an Fabriken und Geschäftsunternehmungen aller Art.